Von einer einmaligen Maßnahme hat Chinas Notenbank gestern noch gesprochen, da hatte sie den Yuan gerade um fast 2% abgewertet. Aus einmalig ist ganz schnell zweimalig geworden. Die Bank setzte den Yuan-Mittelwert gegenüber dem US-Dollar am Mittwochmorgen um weitere 1,6% herab. Chinas Währung ist nicht frei schwankend. Die Notenbank setzt jeden Tag einen Referenzkurs zum Dollar fest, von dem der Yuan maximal 2% abweichen darf. Aus chinesischer Sicht ist die Abwertung sinnvoll, sagt Brian Jacobson von der Bank Wells Fargo. Das war ein sehr günstiger Augenblick für die chinesische Regierung, so etwas zu tun. Chinas Exporte fallen und die Inflation ist mit 1,6% zu niedrig. Die Abwertung stützt jetzt die Exporte und sie macht Importe teurer, dadurch kriegen sie etwas mehr Inflation. Das war perfektes Timing. Nach dem erneuten Kursrutsch rechnen viele Marktanalysten jetzt allerdings mit einem längeren Abwertungstrend. Wang Tao von der Großbank UBS prognostiziert 6,5% Minus gegenüber dem Dollar in diesem Jahr. Mit dem Vorgehen Pekings steigt auch die Gefahr eines Währungskriegs in Asien, also eines Abwertungsrennens. Tatsächlich haben der japanische Yen und der südkoreanische Won zuletzt gegenüber dem Dollar verloren. China zieht jetzt nach und hilft seinen Exporteuren. Die Ausfuhren des Landes waren im Juli um 8,3% eingebrochen im Jahresvergleich. Die Unternehmen freuen sich somit auch über die Abwertung. Durch den niedrigeren Währungskurs werden ihre Produkte nun auf den Weltmärkten günstiger. Exportorientierte Unternehmen in China sind in einer sehr schwierigen Situation, sagt Zhou Dilwen. Er vertritt die Unternehmerschaft der Küstenstadt Wenzhou, eines wichtigen Zentrums der privaten Exportwirtschaft. Der Kursanstieg des Yuan in den vergangenen Jahren hat unsere Margen aufgefressen, fast bis auf null. Viele Unternehmen sind am Rande des Bankrotts. Die Abwertung dürfte uns jetzt dabei helfen, wieder etwas zu verdienen, damit die Firmen überleben. Die Leidtragenden werden wohl vor allem die Konkurrenten in Chinas asiatischen Nachbarländern sein. Zusammen mit der Abwertung hat Peking auch eine neue Methode angekündigt, wie der tägliche Yuan-Mittelwert bestimmt werden soll. Ab sofort sollen Marktentwicklungen dabei eine bedeutende Rolle spielen. Es ist also ein Schritt hin zur Befreiung des Wechselkurses von politischer Kontrolle. Dafür bekommt die Regierung Lob vom Internationalen Währungsfonds. Das sei ein willkommener Schritt, so wörtlich. Der IWF geht von einem freischwankenden Wechselkurs in China in 2 bis 3 Jahren aus. Peking will seine Währung internationalisieren und erreichen, dass der IWF den Yuan in den Korb der Reservewährungen aufnimmt, neben Dollar, Euro, Yen und Pfund. Kritische Kommentare kommen hingegen aus den USA. Washington wirft Peking seit langem vor, den Yuan künstlich niedrig zu halten.